Kundgabe 2377. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1942. Mitarbeiter des Herrn. Liebeswerk an den Seelen der Mitmenschen. Es gibt keinen wertvolleren Gottesdienst, als die Seelen der Mitmenschen vor dem geistigen Tode zu retten. Denn dann dienet der Mensch wahrhaft Gott, weil er dazu beiträgt, das aus Gott hervorgegangene ihm wieder zuzuführen. Die Liebe Gottes ist unaufhörlich seinen Geschöpfen zugewandt. Und um dieser Geschöpfe willen ist alles entstanden, und für diese Geschöpfe ist Gott unentwegt tätig. Und sein Walten und Wirken bezweckt nur das eine, die Rückkehr des einst von ihm abgefallenen Geistigen. Strebt nun der Mensch das gleiche Ziel an, die Rückgewinnung der Seelen der Mitmenschen für Gott, so denkt und handelt er im Willen Gottes. Er dient ihm bewusst, indem er sich dem göttlichen Willen unterstellt und gleichsam als sein Arbeiter mittätig ist an dem Liebeswerk, dass er also das gleiche Ziel sich zur Lebensaufgabe macht, irrende, das heißt, Gott abgewandte Seelen ihm zuzuführen. Dann dienet er in Wahrheit Gott. Er führt dessen Willen aus und verrichtet das größte Liebeswerk am Mitmenschen, denn er errettet diese vom ewigen Tode, vom Zustand völliger Leblosigkeit und unvorstellbarer Qual. Es kann der Mensch nicht ermessen, wie wichtig und wertvoll seine geistige Mitarbeit ist, wie viele Seelen er erlöst aus der Not durch seine tätige Mithilfe. Und doch muss ihn der Gedanke zu eifriger Mitarbeit anspornen, dass er sich dem Liebeswirken Gottes anschließt, dass er gleichsam im Kleinen das ausführt, was sich unausgesetzt vollzieht, im großen Schöpfungswerk durch die Lichtwesen, die mit Gott im engsten Verband stehen. Es wird der göttliche Kraftstrom weitergeleitet, seine Liebesausstrahlung, so wie der Mensch, durch die Liebe zu den Mitmenschen getrieben, ihnen helfen will. Gibt er dem Mitmenschen Liebe, dann strömt die Kraft Gottes auf diesen über und kann wirksam werden, indem sie wieder Liebe erweckt. Und dann kommt der Mensch Gott näher. Es verlangt seine Seele zu Gott zurück. Dann hat es der Mensch zu Wege gebracht, die Seele des Mitmenschen für Gott zu gewinnen und ihr undenkliches Leid ferngehalten. Er hat ein Liebeswerk vollbracht im vollen Bewusstsein, Gott damit zu dienen, und ist also ein treuer Mitarbeiter des Herrn, der kein anderes Ziel kennt, als mit Gott und für Gott zu wirken, um Seelen zu gewinnen für die Ewigkeit. Amen.